Kitty, ein tarantes dich, hat mich dein Blick, hat mich dein Blick getroffen. Triff du den Ton und heile mich und lass mich Genesung und lass mich Genesung hoffen. Schon balancier ich manches Jahr, mein Herz partiert immer da. Vom Kopfhals bis zur Fahne, mein Blut im Galoppar. Sieh, mein Verstand ist ganz fornie, macht, was ich mich, macht, was ich mich auch zwinge. Bald andere Schal, bald Parfrisi, die wunderlichsten Sprünge. Mein ganzes Sinnen dreht sich im steten Walzen nur um dich. Doch keine Tour will blüten, kann ich dich nicht erblicken. Ein Abfall droht verdient.